Ich bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Kontrabanda 91.4 FM. Yo, das war Horst. Willkommen zu einem neuen Niemandsland, meine Damen und Herren. Es ist Samstag, der 28. Februar 2015. Hier sind wir wieder von 10 bis 12 Uhr, direkt von hier, von der Plaza Real im Herzen Barcelonas. Zu hören auf FM 91.4 im gesamten Stadtbereich sowie im Internet unter contrabanda.org, weltweit und ab nächster Woche im Podcast. Wir sind eine Sendung für Leute in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer Musik, Hintergründe, Geschichte, Kultur, Unterhaltung. Und wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und garantiert kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Im Studio und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskat und auch heute mit im Studio. Ja, hallo, ja, ich bin Yolanda Garcia, ich bin hier nochmal. Vielen Dank. Wir haben heute wie immer ein gebündeltes Paket an Informationen, an Kultur, an Unterhaltung. Kino ist auf dem Programm, Politik natürlich, Nachrichten um 11 Uhr und wir beginnen normalerweise immer mit einem Musikthema. Im Hintergrund hören Sie Rolf Kühn, das schon fast legendäre Album Solarius. Mit dem gleichnamigen Titel Solarius, das 6 Minuten 13 Sekunden Stück von Rolf Kühn. Ja, wir beginnen heute sehr ruhig mit leicht angekühltem Jazz. Das Wetter hier in Barcelona auch ein bisschen angekühlt, so gefühlte 9 Grad, 8, 9 Grad, also nicht sehr kalt. Sonnenschein übrigens, und Yolanda hat uns Musik mitgebracht. Was denn? Ja, vielleicht können wir mit vier Kantratlager beginnen. Die sind vier junge Leute aus Norddeutschland, aus Hüssen. Sie machen Indie-Rock und vielleicht ist es interessant, den Single-Fotoalbum zu hören. Gut, ich habe es hier auf meinem Monitor. Vierkant-Tretlager. Fotoalbum. Okay, los geht's. Gute Nacht, Einsamkeit. Ich bin so gern zu zweit mit dir. Lull mich in deine süßen Lügen ein. Und gute Nacht, Zweisamkeit, es ist auch immer schön mit dir. Aus dir werden schnell mal drei oder vier. Im Fotoalbum ist noch Platz. Ich kleb euch alle darin ein. Und dann kommt ihr ins Regal. Und vielleicht staubt die Zeit euch ein. Staubt die Zeit euch ein. Und gute Nacht, Tugend. Du weißt, wir haben es nicht leicht. Mit uns ohne dich wird schwer. Und gute Nacht, Jugend. Auch du ziehst an mir vorbei. In ein paar Jahren schon kennen wir uns längst nicht mehr. Im Fotoalbum ist noch Platz. Ich kleb euch alle darin ein. Und dann kommt ihr ins Regal. Und vielleicht staubt die Zeit euch ein. Vielleicht staubt die Zeit euch. Seht euch nur mal diese Stadt an, wie sie da im Schlummer liegt. Es sieht so aus, als ob's bei jedem mindestens einen von euch gibt. Im Fotoalbum ist noch Platz. Ich kleb euch alle darin ein. Und dann kommt ihr ins Regal. Staubt die Zeit euch ein. Im Fotoalbum ist noch Platz. Und dann kommt ihr ins Regal. Die Zeit stoppt euch nicht. Vierkant-Tretlager, also hat was mit Radfahren zu tun. Die haben sich 2007 in Husum gegründet und du sagtest gerade vier junge Männer. Ich sag mal kurz die Namen, weil sie mir sehr gut gefallen und Nein. Ich denke... sie sind drei jetzt. Sie sind Mark Richard Lessmann, Christian Topf und Leif Böe. Gut, und da war ein Mommsen Friedrichsen, der war bis 2012 am Bass. Genau. Also Gründungsmitglieder vier, aktuelle Besetzung drei. Mitglieder. Ja, man könnte sagen, Indie-Rock, auf Wikipedia heißt es energetischen Indie-Rock mit einer präzisen Sprache, das klingt natürlich schön. Und Hamburger Schule, ihrer Überintellektualität beraubt und gleichzeitig musikalisch von den Indie-Rock-Bands der zweiten Generation emanzipiert. Das klingt alles sehr toll, aber man muss es hören, um das zu verstehen. Wir haben gerade ein Lied gebracht, bringen wir noch eins oder wie soll es weitergehen? Vierkant-Tretlager, dann würde ich sagen... das zweite Lied, gibt dem Leben keinen was? Ja. Keinen, hier steht nur, gibt dem Leben keinen. Da müssen wir also reinhören, was sie da genau meinen. Gut. Musik. Sein ist kurz, kein Weg mehr lang. Wir hören auf, neu anzufangen. Steh nie mehr still, sag nie mehr nein. Sei stolz genug, um Mensch zu sein. Um Mensch zu sein. Schmerz, stich dieser Zeit mitten ins Herz. Ohne Ziel und ohne Zweck, zieh dieser Zeit die Beine Geheimnis ist gelüftet, gib deinem Leben keinen Sinn. Das ist eigentlich eine absurde Forderung. Das heißt ja immer, gib deinem Leben einen Sinn. Man soll einen Sinn suchen im Leben und die sagen, nee, keinen Sinn. Schöner Text, ein Protesttext gegen diese verzweifelte Sinnsuche des modernen Menschen in einer, ja, wie soll man sagen, gottlosen Zeit. Niemandsland 91.4 FM. Wir sind seit knapp einer Viertelstunde auf Sendung und begrüßen alle diejenigen, die vielleicht jetzt erst aus dem Bett gestiegen sind, bei einer Tasse Kaffee oder Tee zu Hause oder auf einem Balkon sitzen, vielleicht sogar in einem Hotelzimmer. haben das Transistorradio angeschaltet oder Internet und hören uns. Vierkant Tretlager, die haben sich, wie gesagt, 2007 in Husum gegründet. 2010 erschien ihr erstes Lebenszeichen, die EP Pension Kanonier. 2012 schließlich das Debütalbum Die Natur greift an. Beide Veröffentlichungen entstanden in Zusammenarbeit mit Produzent Gregor Henning. Im gleichen Jahr belegten sie bei Stefan Raabs, Achtung, Bundesvision Song Contest, bei dem sie für Schleswig-Holstein antraten, den 6. Platz. Neben unzähligen eigenen Konzerten und Festivalauftritten traten Vierkant Tretlager im Vorprogramm des Rappers Kasper sowie der Band Kraftklub und Metzen auf. Dann gibt es ein zweites Album, das heißt Krieg und Krieg. Das klingt ja sehr interessant, Yolanda. Hast du da weitere Informationen? Nein, aber dieser Krieg und Krieg ist von 2015. Also das letzte Album, das neueste Werk. Wir werden gucken, ob wir da etwas finden. Jedenfalls, 90er Post-Punk im Stile von Tokotronics, härtere Momente wie Turbo, Start sowie eine Brise humorvoll verbitterter Sven-Regener-Lyrik, so ungefähr, tönt die Kritik junger, ungezähmter Indie-Rock und graubärtige Weisheit. Schöne Kritik. Contrabanda FM 91.4. Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Por la Libertad de Expresión. 24 años. Was uns Sorgen bereitet als Kulturschaffende und Menschen, die sich für Musik, Kultur und lebenswerte Bedingungen für uns alle interessieren, ist das TTIP oder das TTIP-Abkommen, das, wie gesagt, immer noch geheim verhandelt wird. Es handelt sich dabei um einen Systembruch des Völkerrechts. Das klingt sehr pompös, ist aber wahr, wenn man sich einmal anschaut, was da genau passiert. Die Abkommen TTIP und Co. sind ein Angriff auf die Kultur, direkt. Demokratie geht anders. Spätestens seit die Europäische Kommission 2014 den Start einer offiziellen Bürgerinitiative gegen diverse Freihandelsabkommen mit nordamerikanischen Staaten abgelehnt hat, müssten europaweit ununterbrochen die Alarmglocken läuten, gerade im Kulturbereich. Eine selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative Stopp TTIP und CETA unterstützen immerhin fast 1,3 Millionen Menschen in 7 EU-Mitgliedstaaten. Laut Umfragen lehnen rund 97% der EU-Bevölkerung die Abkommen ab. Die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, geheim also, zwischen Wirtschaftsvertretern und Politik über TTIP und Co. gehen dennoch weiter. Die bayerische Politik reklamiert deren Sinn ganz allein. Bayern braucht Export als Wirtschaftsmotor. So tönt es aus den Kreisen der Wirtschafts- und Industriekapitäne. Dagegen setzt der auf Ausgleich bedachte Deutsche Kulturrat das größte Zeichen, zu dem er fähig ist. Der UNESCO-Tag der kulturellen Vielfalt wurde als Aktionstag gegen die Abkommen ausgerufen. Alle Bürger werden gebeten, am 21. Mai gegen die Abkommen zu kämpfen. Neben den Wirtschafts-, Sozial- und Umweltstandards steht die austarierte Kultur- und Förderpolitik in Europa zur Disposition. Ja, Sie haben richtig gehört, es geht der Kultur direkt an den Kragen. Durch juristisch nicht anfechtbare, Achtung, Schiedsverfahren könnten die US-Amerikaner mit einer Klage über Wettbewerbsverzerrung alle kulturellen Subventionen in Europa deregulieren. Von der Buchpreisbindung über die Musikschulen, die Museumslandschaft bis hin zur Musik- und Theaterförderung. Das ist das Groteske und Tückische an diesem TTIP-Abkommen. Private Schiedsgerichte seien ein Systembruch des Völkerrechts, stellte der ehemalige Bundesverfassungsrichter Professor Siegfried Broos in einer Expertise der Hans-Böckler-Stiftung fest. Die vor der Demokratie verschlossenen Türen sind es auch. Ein US-Konzern kann also klagen vor einem privaten Schiedsgericht. Da sitzen also drei Privatleute, Reiche natürlich, Oligarchen aus irgendeinem US-Konzern, und die entscheiden dann, dass laut TTIP-Abkommen es nicht möglich ist, in Deutschland zum Beispiel oder in Spanien, eine Theatervorstellung zu subventionieren. Das muss eine private Firma machen mit privatem Geld. Dann kommen die US-Konzerne, privatisieren selber oder übernehmen oder kaufen die Reste von allen möglichen Kulturfirmen und kommerzialisieren die Kultur total. Das ist ein völlig anderes Verständnis von Kultur und von Leben, als es hier in Europa noch zum großen Teil, Gott sei Dank, existiert. Das ist das berüchtigte TTIP-Abkommen. Sieht nicht gut aus. Wir müssen also am 21. Mai auf einer machtvollen Demonstration unsere Politiker zwingen, dieses Abkommen nicht zu unterschreiben. Und wenn sie irgendetwas unterschreiben, dass auf alle Fälle diese grotesken, antidemokratischen, ich würde sogar fast sagen kriminellen Schiedsgerichtsklauseln auf keinen Fall in diesem Abkommen überhaupt auftauchen. Leg dein Ohr an die Schiene der Geschichte. Das rät uns Herr Max Herre. Unplugged Kahedi Radio Show live. Viele Tote, Allende starb, tragisch statt Drang, der Mann der UNITA popular. CIA, Chile ist amerikanisch. Victor Jara sang in Spanisch, seine Stimme mahnt dich. Vergiss die Toten nicht, vergiss die Diktatur des Boden nicht. 1973, meine Mutter presse, gebaut und liebt mich. Trägt mich an der Brust, steht und wiegt mich. Indes ne Mutter mit Sohn in Kambodscha den Schuss zu spät sah. Er wäre wie ich jetzt 23. You're just a part of it, so get to the heart of it, 'cause if you don't go, if you don't go, you won't know, you're never ever gonna know, no, no, no. You're just a part of it, so get to the heart of it, 'cause if you don't go, you're never ever, never ever gonna know. Ich war ein ABC-Schütze in der Zeit um 80. Man las von ABC-Geschützen in der Zeitung. Ein Streit entfacht sich um Europa. Wie wird das Schlachtfeld um die Macht auf der Welt? Euer Opa dacht vielleicht an damals, als doch er sich auf die Straße stellt. 83. Als macht sie breiter, Jahre später Tschernobyl. Sie wieso, wie die mir noch Atomstrom will. Kennt ihr die Bilder der missbildeten Babys zur Chemie? Kennt ihr die Willen der Millionäre aus der Industrie? Wir spielten draußen Fußball, als der erste Regen kam. Es ist ein Zufall, dass wir aus einer anderen Gegend waren. Ich denk an Kurdistan, Ralabjai, mir bricht was. Nach einem halben Jahrhundert tötet wieder deutsches Giftgas. You're just a part of it, so give to the heart of it, 'cause if you don't go, well if you don't go, you won't know, you're never ever gonna know, no. You're just a part of it, so give to the heart of it, 'cause if you don't go, you're never ever, never ever gonna know. Wir waren 18, Antifas mit Intifada, Scham und Army Parker. Andi war's, der in der Nacht an die Wand in der Schule malte. gemeint die Intervention im Irak, die in der Tat viele Menschen mit dem Leben zahlen. An die sei Kroate, der sein Land verrate, meint sein Vater. Leider lieber sprühte als mit Handgranaten. Unsere Herzen glühten für die weißen Urstätten. Unsere Wunderkerzen glühten für Asyl. Und als ob sie es wichtig hätten, unter uns die Brandstifter auf Wähler fangen. Ihr wisst, was Tracy Chapman für Mandela sang. Talk about the revolution. Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Sing's great. You're just a part of it. So get to the heart of it. Cause if you don't go, you won't know. You're never ever gonna know. You're just a part of it. So get to the heart of it. Cause if you don't go, you're never ever, never ever gonna know. Anything is connected to anything. Is connected to anything. Is connected to anything. Cause you is all is you. Cause you is all is you. Cause you is all. Anything, anything, anything. To the heart of it, cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it. Get to the heart of it, cause if you don't go, you never, ever, never, ever gonna know. Yeah, yeah. Grace. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Guten Morgen, Werner. Wie geht's? Alles okay? Guten Morgen, alles okay. Ich freue mich, wieder mal hier sein zu können. Habt ihr euch schon begrüßt oder noch nicht? Ich glaube ja, aber schon unten vor der Tür. Hat uns ja gerade den Auftrag gegeben, uns zu begrüßen, dann machen wir das halt. Oder, wir haben uns unten vor der Tür schon begrüßt. Jolanda wartete da schon. Ja. Fantastisch. Ja, und im smaragdgrünen Schal. Den begrüßen wir natürlich sehen. Auch unsere Hörerinnen und Hörer. Wen könnten wir denn noch begrüßen? Den Papst. Papst, genau. Beckenbauer. Grüß Gott. Messi, ja, Beckenbauer, genau. Putin, Poroschenko, Elfari. Elfari kann man nicht. Der guckt uns zu. Und er schwebt auf einer Wolke. Besondere Grüße natürlich an Barsenas, der wurde herausgelassen aus dem Knast und ist jetzt Skifahren in Baqueira, ne? Weil er da oben ein Häuschen hat, was zwar beschlagnahmt wurde, weil er ja kein Geld hat, dann wird seine Immobilien beschlagnahmt. Und jetzt durfte er aber raus aus dem Knast. Und viele Leute fragen sich jetzt natürlich, wie ist es möglich, dass er in seinem Haus da, das beschlagnahmt ist, dort Ferien macht. Jetzt, ich weiß nicht, ein paar Tage oder eine Woche oder so. Und aber juristisch ist es so, es ist eben immer noch sein Haus und dann kann man ihm das nicht verbieten. Also schöne Freizeit noch, Herr Barsenas. Bis dann. Ein berüchtigter Buchhalter, der die doppelte Buchführung der illegalen Parteienfinanzierung jahrelang geführt hat für die hier regierende PP, die neofrankistische rechte Volkspartei unter Ministerpräsident Rajoy. Das heißt, alle, die nicht wissen, wer dieser Barsenas ist, es war der Buchhalter, der dunkle Buchhalter der Regierungspartei, der Millionenspenden von den Firmen bekommen hat, die dann ihre Projekte durch die Regierung haben finanzieren und durchsetzen können. Ein klasse Geschäft war das, bis ein Richter kam und hat das aufgedeckt. Diesen Richter hat man davon gejagt, das war der Richter Garzón. Der hat da zu tief reingeguckt in eine sogenannte Operation Gürtel, so haben die das genannt, sie haben das deutsche Wort benutzt. Es gab aber doch noch einen Richter, der weiter beharrt hat und hat weiter gebohrt. Und mittlerweile ist der Skandal dermaßen stinkend in der Landschaft, dass es nur noch riecht, übel riecht in ganz Spanien. Aber die Partei, die das zu verantworten hat, ist immer noch an der Macht. Und unseres Wissens ist zumindest für diesen Skandal aus den Regierungsämtern noch niemand davongejagt worden. So sieht's aus hier in Spanien. Ja, also zu dem Thema Richter, solche Richter, die gibt's tatsächlich immer noch ab und zu. Und die werden jetzt natürlich langsam abgesägt oder abgesetzt oder auf eine andere Stelle versetzt. Oder sie bekommen Vorzugsbehandlung. Also wie jetzt gerade in Madrid rausgekommen ist, da von der Landesregierung von Madrid, da gibt es eine Gruppe von Richtern und Justizsekretären, die haben dann noch so kleine Nebeneinkünfte, ne? Und also das kommt so, die Landesregierung von Madrid, die hat vor 4 Jahren angefangen, die Justiz zu digitalisieren, also dass diese Papierstapel in jedem Zimmer bei der Justizverwaltung und auf den Gerichten immer höher werden. Das sollte also dadurch dann reduziert werden. Und jetzt natürlich so ein technologischer Prozess, der muss permanent überwacht werden, ja. Und da wäre es qualifiziert dafür, das zu überwachen, eben gerade diese Richter und Justizsekretäre. Und da kommt jetzt raus, dass sie also im letzten Jahr 27.000 Euro kassiert haben, also neben ihrem normalen Gehalt. Zusammen allerdings muss man sagen, das macht im Schnitt dann nur 3.000 Euro pro Beamten aus. Allerdings ist da auch wieder keine demokratische Gerechtigkeit innerhalb dieser Gruppe, weil der oberste Richter von Madrid, der bekommt 6.000 und die anderen dann entsprechend weniger. Also so eine Art Extragehalt, weil das ja jetzt schon einige Jahre geht, diese Sache, ne? Und interessant ist auch, dass diese Zahlungen dann über eine private Firma abgewickelt werden. Und wofür bekommen die das Geld? Dass sie sich 3, maximal 4 Mal im Jahr treffen, wo? In einem Saal von der Justizverwaltung selber. Gute Nacht. Ja, das klingt nach diesen berüchtigten Beraterverträgen, wo man für nichts die Eurobündel nur in die Tasche gesteckt bekommt. Und das ist leider eine Unterform der Korruption hier in Spanien. Justizberater, die sich 3-mal im Jahr treffen, trinken da ein Käffchen, quatschen, erzählen wahrscheinlich blöde Witze. Die Arbeit machen sowieso die Sekretärinnen. Und kassieren bei allem immer weiter fleißig ab. fliegen wieder mal Drohnen über Paris nächtlicherweise. Die werden zwar festgestellt, aber man bekommt also nicht raus, wer dahinter steckt, wer das macht, mit welchen Absichten fliegen die über den Eiffelturm oder über öffentliche Gebäude. Also das wäre zum Beispiel, ich habe keine Informationen oder Nachrichten dazu, aber das war ja vor ein paar Monaten schon. Ja, man kann ja auch spekulieren, wer lenkt denn diese Drohnen? Eben. Wer ist denn da auf dem Boden mit einem Computer, mit einem Navigationssystem, der diese Drohnen lenkt und warum? Sind das Kinder, die spielen? Sind das Business-Typen, die vielleicht als Werbegag diese Drohnen fliegen lassen? Sind das vielleicht sogar Terroristen, die üben und nachher eine kleine Sprengstoffladung an der Drohne befestigen und die dann über dem Élysée-Palast runterlassen? Was steckt dahinter? Was mich wundert ist, dass die Geheimdienste und die Polizei, die sowieso alles bespitzeln, Telefone, Computer, Kameras in allen Straßen, dass es denen nicht gelingt, so eine Drohne zu seinem Besitzer zurückzuverfolgen. Das ist allerdings schwach. Das muss man ihnen vorwerfen. Was dahinter steckt, wir wissen es nicht. Erzählen können die uns sowieso, was sie wollen. Und nachher sind sie es vielleicht selber, die testen die Reaktion der Bevölkerung auf so eine Drohnen-Panik-Geschichte. Wer weiß, wer weiß. Wenn die das schärfer überwachen würden, dann würden sie ja unsere Freiheit beschränken. Ne? Also wenn es mir jetzt Spaß macht, zum Beispiel nachts eine Drohne über Paris fliegen zu lassen, damit man die Beleuchtung schön von oben sieht und so, wieso wollen die mir das verbieten? Also das finde ich nicht gut. Ne? Es gibt ein Überflugverbot für Regierungsgebäude. Und dieses Überflugverbot gilt natürlich in allen Hauptstädten mit Regierungssitz für öffentliche Institutionen. Da darf niemand einfach drüber fliegen. Dazu gibt es ein Gesetz. Eine andere Meldung, die mehr als kurios ist, die einem schon wirklich praktisch die Gänsehaut nur so provoziert und treibt, ist etwas, das nennen die Predictive Policing. Polizei will Straftaten per Software vorhersagen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Wenn die Polizei also per Software Straftaten vorhersagt, dann wird sie ja auch Straftäter vorhersagen können. Die werden also sagen können, Sie, Herr Willi X, werden in 2 Wochen einen Mord begehen. Wir müssen Sie jetzt schon mal verhaften. Dieser Willi X fällt natürlich aus allen Wolken. Der weiß von nichts. In Städten wie München und Berlin sollen künftig also Computerprogramme auf Straftaten hinweisen, bevor sie geschehen. Nach Informationen des Spiegel setzen 6 Bundesländer auf die Datenauswertung. Die deutschen Sicherheitsbehörden werden künftig verstärkt computergenerierte Prognosen nutzen, um Verbrecher zu bekämpfen. Achtung, Verbrecher, nicht Verbrechen. 6 Bundesländer treffen Vorbereitungen dafür, die Polizei mit sogenannter Predictive Policing Software auszurüsten. Klingt natürlich schon mal flott, ist ein Anglizismus, das ist immer gut. Das macht sich immer gut bei den Deutschen. Alles, was englisch klingt, ist modern und muss gemacht werden. Neben Bayern bereiten nach Spiegelinformationen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Berlin den Einsatz solcher Vorhersageprogramme vor. In Bayern wird derzeit das ausschließlich auf Polizeidaten basierende Pre-Cops-System getestet. Die anderen Bundesländer wollen für die Vorhersage von Straftaten auch weitere Datenbanken nutzen mit Informationen etwa über die Kaufkraft in bestimmten Gegenden. Datenschützer zeigen sich besorgt. Schon die anscheinend harmlosen Daten, die für Pre-Cops genutzt würden, könnten zu einer Stigmatisierung von Menschen führen, sagt die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff. Wer an einem vermeintlichen Kriminalitätsschwerpunkt lebe oder sich zufällig dort aufhalte, könnte unbegründet ins Raster der Polizei geraten. Wenn da Straftaten jetzt dann vorausgesagt werden können und so, dann vielleicht entwickeln die ja jetzt eine Software, um die nächsten Korruptionsfälle schon zu prognostizieren. Ne? Das wäre doch dann auch nicht schlecht, wenn das so. Ja, das hast du schön gesagt. Haha, dazu braucht man keine Software. Jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, kann sich vorstellen, dass die nächste Politikergeneration schon mit den Hufen scharrt, um in die öffentlichen Kassen zu greifen und sich ein faules und bequemes Leben in den Ministerien und den Parlamenten zu machen. Nicht alle natürlich, aber eine große Zahl dieser Leute. Sagen wir mal 35%. 35% sind korrupt, vielleicht nochmal 20% korruptionsanfällig. Dann sind wir bei 55. Die anderen 45%, davon sind 30% gleichgültig. 10% sind vielleicht ganz ehrlich. Nur die haben so viele andere Hobbys und kulturelle Interessen, dass sie sich nicht um diese schmutzigen Geschichten kümmern. Oder die Regierungspolitik, die könnte man da ja auch untersuchen. Ne? Also was die machen, das ist ja im Grunde auch eine Straftat, die Verbrechen, die die begehen gegen die Bevölkerung. Ne? Also jetzt hatten wir ja gerade hier in Spanien diese Woche die große Debatte im Parlament, fast hätte ich gesagt, zum Zustand der Nation, das wäre eigentlich korrekter, aber auf Deutsch heißt das, glaube ich, die Lage der Nation. Ja. Und das war ja ein Spektakel. Ja. Da haben sie sich verbal aufeinander eingeschlagen, die der Rajoy, der Ministerpräsident und der Oppositionsführer, also Opposition in Anführungszeichen, ein gewisser Pedro Sánchez von Sozialisten, und ganz verbal radikal ging es dazu, haben sich gegenseitig beleidigt und runtergemacht. Ja, das Überraschende halt ist dabei, dass im Grunde beide das Gleiche vertreten, aber wir sind jetzt im Jahr 2015, wo praktisch das ganze Jahr über Wahlen sind, und da muss man dann natürlich wieder ein bisschen radikaler daherreden. Ja. Und auch eine ganz interessante Geschichte war, also die beiden Parteien, die sind sowieso auf dem absteigenden Ast. Und es ist klar, dass eine neue Partei reinkommen wird in das Parlament, nämlich Podemos, also mit unter Vorbehalt die Schwesterpartei von Syriza in Griechenland, und davor haben sie natürlich alle Angst. Ja. Und da gibt es jetzt schon seit Monaten eine Hetzkampagne von beiden Seiten, von der PP und von den Sozialisten, gegen diese neue Partei. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die sind natürlich noch nicht drin im Parlament und konnten also nicht teilnehmen an dieser Debatte da, die zur Lage der Nation. Und dann jetzt der Kopf, sagen wir, von dieser neuen Partei, ein gewisser Pablo Iglesias, der hat jetzt Folgendes gemacht. Der sitzt eigentlich für die neue Partei im Europaparlament, ja. Und wo gerade an dem Tag, wo die Debatte war, hier im Parlament, war eine Sitzung dort in Brüssel, wo er dann nicht hingegangen ist, sondern ist nach Madrid gegangen. Und dann ging es natürlich gleich wieder los von diesen beiden Parteien. Da sieht man es wieder, ne? Wie diese populistische Podemos-Partei, wie die Interessen der Bürger wahrnehmen. Also da wären doch so wichtige Sachen zu besprechen gewesen in Brüssel, über die Energiepolitik, über den Anti-Islamisten-Kampf, über die Attentate in Paris und so. Ja. Und alles das hat er also nicht gemacht. Zu diesen wichtigen Dingen hat er nichts gesagt, sondern hat es vorgezogen, an dieser Sitzung nicht teilzunehmen, nach Madrid zu gehen. Warum? Gerade deshalb, dann hat er so eine Art Gegenkundgebung dort abgehalten mit seiner neuen Partei in der Nähe vom Parlament, zur gleichen Zeit, wo dort die Debatte ist. Und dazu, dass er jetzt also von Brüssel weggegangen ist und hierher gekommen ist, sagt er, ja, es war einfach notwendig, dass die Opposition der Regierung antwortet. Deshalb sind wir hier. Also damit zu verstehen gibt, dass die Opposition eben heute nicht im Parlament sitzt. Ja. Das fand ich sehr schön, diese kleine Anekdote. Und wer natürlich am meisten gehetzt hat in dieser Richtung, jetzt abgesehen von der ganzen rechten Presse, das sind sowieso 90% der Medien hier, dann El País, die immer noch seither eine relativ seriöse Zeitung war, aber eben in den letzten Jahren total, total abgefahren ist auf die Politik der Sozialisten und diese Position verteidigt. Ne? Also solche Leute, die tun sich da hervor im Kampf gegen diese neue Partei. Deiner Musiksammlung, Yolanda, habe ich hier auf dem Plattenteller kreisen ein Lied, das heißt Herrenmagazin, Lichter der Stadt. Ja, Herrenmagazin sind noch eine Rock-Indie-Band, aber sie sind aus Hamburg. Die sind vier, die Besetzung, die aktuelle Besetzung sind vier: Dennis Jaspersen, König Wilhelmsburg, Paul Konapaka und Rasmus Engler. Dann geht's los, Herrenmagazin. bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Die Kraftwerk Performance war wider Erwarten kein lebloses Retrospektakel, sondern ein lebendiges Event. Neue Nationalgalerie Berlin. In New York, London und sogar im Bonner Haus der Geschichte waren sie längst aufgetreten. Nun konnte man Kraftwerk endlich live in der neuen Nationalgalerie in Berlin sehen. Ein Mammutprogramm, 8 unterschiedliche Aufführungen an 8 aufeinanderfolgenden Tagen. Der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Die 3D-Konzertreihe heißt Der Katalog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und bringt die 8 weltweit bekannten Kraftwerk-Longplayer auf die Bühne, lässt die frühen Alben aus den Jahren 1970 bis 1973 jedoch außen vor. Pro Abend stand ein Album im Mittelpunkt. Kontrolliere und komponiere. Ich bin der Musikant mit Taschen. Wer die Originale kennt, weiß, dass das nicht alles sein kann. Denn eine Kraftwerk-LP dauert selten länger als eine halbe Stunde. Da musste also noch mehr kommen. Und genau das geschah auch. Am 10. Januar war in der zunächst stockdunklen Halle ein ziemlich atemberaubendes, plötzlich einsetzendes Licht- und Klangfeuerwerk der Computerwelt zu erleben. Die Stücke dieses Kraftwerk-Albums stammen alle aus dem Jahr 1981. Sie wurden von Ralf Hütter und seinen Kollegen in veränderter Reihenfolge präsentiert und klangen gänzlich frisch und unverbraucht. Als der Refrain »Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand« intoniert wurde, war auch die letzte Skepsis verflogen. Das folgende Best-of-Programm war trotz der Schickeria im Publikum kein nostalgiegefärbtes Retrospektakel für Besserverdienende. Der Mies van der Rohe-Pavillon aus Stahl und Glas passte perfekt zu dem unterkühlten Sound des berühmten Künstlerkollektivs aus Düsseldorf. Die Kraftwerkkonstruktionen aus dem Elektrobaukasten und die verfremdeten Wortspiele haben keinerlei Staub angesetzt. Der akustisch-visuelle Trip erzielt Tiefenwirkung. Das waren die Eindrücke von Herrn Ulrich Grunert. Der schreibt in der aktuellen Ausgabe der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in der März-April-Ausgabe 2015. Spielt er. Glas bot. Wie die kleinen Gläubigen mit großem und starkem Glauben, segle ich mit einem Glasboot. Zaubern ist das Aufleuchten der Sonne in Gestalt. Das Salz dieses breiten Meers auf meinen Wörtern mühelos tanzt. Viele der ersten kommenden Tage werden mir sehr wehtun, werden meine Lungen fast erdrosseln. Das Glasboot wird tief schlafen und daneben bleiben. Die Verse eines Liedes im Gedächtnis. Mit einigen meiner Kräfte, aus Salz riechenden Kräfte. Auf ist dein Träumer, aber dass niemand, der bei dir pennt, der, auf den du wartest, ich sitze leer. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe bei dir ist, denkst, dass keiner dich sucht, du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht. Schon länger und du riechst den Asphaltwachs auf das Gewitter, das die Seele kühlt, weil du glaubst, dass der Regen deinen Schmerz wegspült. Du bist von nackten Füßen im nassen Rinnstein und denkst an früher und wirst wieder Kind sein. Und wenn du so alleine stehst, bist du bis durch Nächte, dann halt dich an deiner Liebe fest. Sing es, komm! Dann halt dich an deiner. Novemberwind, deine Hoffnung verweht. Du bist so müde, weil du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Und wenn ein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt. Deine You are listening to Niemandsland, a radio show in German, a free voice in a world of little freedom. Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören, von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Es ist Samstag, der 28. Februar 2015. Die gemischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Relaxing cup of coffee con leche an der San Jaume Place. Das sind die Meldungen aus der gräflichen Stadt Barcelona, Hauptstadt eines unsichtbaren Staates. Mini-Wohnzellen sind der neueste Trend in Barcelona. Was in Japan schon an der Tagesordnung ist, gewinnt hier in Barcelona zunehmend an Nachahmern. Hostel Box heißt eine der Firmen, die für 60 Euro pro Woche angeboten werden. Circa 240 Euro monatlich, also billiger als ein Zimmer, das nicht unter 350 Euro zu haben ist. Barcelona wird also Tokio. Barcelona 2. Soziale Organisationen beziffern die Zahl der Energiearmen in Katalonien auf, Achtung, 320.000 Familien. Das entspricht etwa 10% aller Haushalte. Diese Menschen können die hohen Strompreise für Licht und Heizung nicht bezahlen, müssen also frieren und bei Kerzenlicht lesen. Beziehungsweise sich unter eine Straßenlaterne stellen und da die Hausaufgaben machen. Barcelona 3. Der frühere Präsident der katalanischen Regionalregierung und Symbolfigur des Katalanismus, Jordi Pujol, musste diese Woche vor dem Untersuchungsausschuss des katalanischen Parlaments zur Anhörung erscheinen. Es geht um die Anklage wegen Steuerflucht, Veruntreuung, Betrug, ungerechtfertigter Bereicherung und vielen anderen Delikten mehr. 35 Millionen Euro hat die Staatsanwaltschaft an geheimen Vermögen des Pujol-Clans im Steuerparadies Andorra entdeckt. Pujols Ehefrau, Frau Marta Ferrusola, gab sich entrüstet darüber, dass eine Untersuchung gegen ihren Clan stattfindet. Katalonien hat so etwas nicht verdient. Empfapena, Catalonia no son meresch. Da schreien die Diebe auf. Barcelona 4. Betrügen für Katalonien und das illegale Vermögen verstecken. Haha. Barcelona 5. Die katalanische autonome Polizei, Mossos d'Esquadra genannt, Burschen der Schwadron, könnte man das mal übersetzen, sollen jetzt mit den berüchtigten Taser-Pistolen ausgestattet werden. Bürgerrechtsorganisationen kritisieren diese Maßnahme scharf, denn die Stromschläge dieser Pistolen können unter Umständen tödlich sein. Die Polizei betont, dass diese Waffen nicht tödlich wären, aber es gibt genug Fälle, wo Menschen mit diesen Pistolen getötet wurden. Außerdem ist die Katalanenpolizei berüchtigt für ihre Brutalität gegenüber den Bürgern. Es gibt Leute, die sagen, wenn sie die Polizei rufen, bitte schicken Sie nicht die Mossos, schicken Sie uns die Guardia Urbana, die sind nicht so brutal. Barcelona 6. Bei einem Anhörungsverfahren zum Thema, wie viel Tourismus verträgt Barcelona? Welches Tourismusmodell wollen die Bürger? Gab es am Montag dieser Woche geballte Wortbeiträge von Nachbarschaftsvereinen, Bürgerinitiativen und Anwohnern der vom Tourismus am stärksten betroffenen Stadtviertel wie Barceloneta, Ciudad Vella und Raval. 27 Millionen Touristen werden jährlich durch die Stadt geschleust, 7,8 Millionen Übernachtungen mit dem entsprechenden Lärm, den Verwüstungen, dem Schmutz und der Preistreiberei, den Mietsteigerungen und all den anderen Plagen. Ein 10-Punkte-Programm der Anwohnerorganisationen fordert nun unter anderem, Achtung, einen Bürgerrat für Tourismus mit Befugnissen zu schaffen. Zweitens, die Einnahmen aus der Kurtaxe für Maßnahmen zur Kompensation der Schäden zu nutzen. Drittens, keine weiteren Lizenzen mehr für Hotels in der dicht besiedelten Innenstadt zu vergeben. Viertens, die Tourismuswohnungen als Hotels zu regulieren. Fünftens, Mitbeteiligung der Bürger bei der Stadtplanung. Sechstens, die Touristenaufnahmekapazität zu berechnen und zu begrenzen. Siebtens, Umweltschutzmaßnahmen zu ergreifen, besonders bei dem Thema Kreuzfahrtschiffe. Hier gibt es wirklich die berüchtigten Rußpartikel, die in die Luft gepustet werden und Atemschäden verursachen. Die Veranstaltung fand in der Bibliothek an der Plaza Lesseps statt. Es herrschte riesiger Andrang vor den Türen. Hunderte Leute mussten draußen bleiben. Kommen Sie doch her und leben Sie mit den Touristen zusammen, Herr Trias. Es ist unerträglich, riefen die empörten Bürger dem Bürgermeister zu. Berlin, Kalter Krieg, CIA finanzierte Sabotage und Anschläge in der DDR. Der Kalte Krieg ist in Deutschland, so weiß man nun, brutaler geführt worden als bislang bekannt. Das belegt die Studie eines Historikers, die dem Spiegel vorliegt. Eine sogenannte Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, toller Name, verübte in der DDR Anschläge. Die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, e.V., es war also ein eingetragener Verein, KGU, präsentierte sich in Zeiten des Kalten Krieges als sogenannte humanitäre Organisation, die Menschenrechtsverletzungen in der DDR dokumentierte und Opfern des SED-Regimes half. Haha, doch laut einer Studie von Enrico Helzer, veröffentlicht im Böhlau Verlag, die dem Spiegel vorliegt, hatte die 1948 gegründete KGU einen anderen Schwerpunkt. So berichtet der Historiker. Sie unterhielt ein Spionagenetz mit mehreren hundert V-Männern, verübte Sabotageakte in der DDR und betrieb psychologische Kriegsführung. KGU-Leute beschädigten Strom- und Telefonleitungen und zerstörten Maschinen. Nach Einschätzung der CIA verursachte der Verein Schäden in Millionenhöhe. Ab 1949 finanzierte der US-Geheimdienst die KGU, ohne diese vollständig kontrollieren zu können. Von der KGU zu verantwortende Todesfälle lassen sich laut Heizer aus den Unterlagen jedoch nicht nachweisen. Sicher ist, dass die KGU in Leipzig 1951 Brandanschläge mit Phosphatampullen auf belebte HO-Läden durchführte. Auch die Sprengung von Schleusen und Eisenbahnbrücken wurde vorbereitet, doch die Täter flogen auf. Die Stasi und der sowjetische Geheimdienst verfolgten die KGU mit großer Härte. Insgesamt wurden wenigstens 1072 KGU-Leute verhaftet. Die Sowjets erschossen mindestens 121 von ihnen. Die DDR richtete 5 hin. Als die CIA 1959 den Geldhahn zudrehte, löste sich die KGU auf. Bei uns im Westen waren das natürlich Freiheitskämpfer, die wurden den Leuten als Demokraten hingestellt, die den Menschen helfen wollten, dass da mal ein paar Phosphorbomben in ein Lebensmittelgeschäft flogen. Naja, das muss man denen dann verzeihen. Thema katholische Kirche. Ein gewaltiges Vermögen hat die katholische Kirche in Deutschland. Die Bistümer haben ihr Vermögen enthüllt. Nach der Transparenzoffensive des Erzbistums Köln, das am Mittwoch erstmals sein Milliardenvermögen veröffentlichte, wollen 13 weitere deutsche Diözesen nachziehen. Dieses Milliardenvermögen hat die Welt nun wirklich geschockt. Sowas hat man noch nie gehört. So viel Geld, eine Kirche, Köln, wie kommen die an das ganze Geld? Durch Karneval oder durch Gottesdienste bekommt man doch nicht so viel Geld. Woher haben die Pfaffen so viel Geld? Eine Spiegelumfrage bei den 26 übrigen Bistümern ergab demnach: Aachen, Dresden, Görlitz, Hamburg, Freiburg, Fulda, Magdeburg und Paderborn wollen noch in diesem Jahr Zahlen vorlegen. 2016 wollen dann München und Passau folgen. Dann andere Städte wie Rothenburg, Stuttgart. Die brauchen allerdings für die Bewertung der Immobilien noch Zeit. Ebenso in Münster. Andere Diözesen publizieren ihr Vermögen bereits mehr oder weniger detailliert. Darunter Augsburg, Bamberg, Berlin, Essen, Hildesheim und so weiter und so weiter. Besonders transparent zeigen sich die Diözesen Osnabrück und Speyer. Sie schlüsseln ihren Besitz getrennt nach Bistum, bischöflichem Stuhl, Domkapitell und Versorgungskassen auf. Für 2013 kam Speyer zum Beispiel auf ein Gesamtvermögen von rund 445 Millionen Euro. Osnabrück auf etwa 287 Millionen Euro. Ich fürchte, dass die spanische Kirche da auch nicht so schlecht abschneiden würde, wenn man das vergleicht, das Vermögen, was sich hier konzentriert. Also jetzt gab es gerade gestern und vorgestern wieder einen schönen Fall in Madrid. Habt ihr eigentlich, Yolanda und Dedi, habt ihr noch eure Wohnung, euer Haus, seid ihr noch nicht zwangsgeräumt bis jetzt? Bis jetzt ist noch keiner gekommen. Noch kein Robocop-Kommando ist gekommen. Und bei dir, Yolanda? Nein. Auch nicht. Naja, gut. Bei mir auch noch nicht, aber es kann also jeden Tag passieren. Also wie gesagt, jeden Tag in Spanien 150 Zwangsräumungen, gestern wieder. In Madrid, unter anderem, wo du vorher gesagt hast, die Polizeibrutalität der Mossos hier in Katalonien, also das ist bekannt, ne? Aber ich meine, die in Madrid sind auch keine weißen Knaben, wie die da gestern wieder geräumt haben, das war also ziemlich heftig, ja. Also nicht nur die Familie mit den Kindern auf die Straße geschmissen, sondern gleich mit dem Bagger dann das Haus abgerissen sofort, damit es ja niemand einfällt, dann nachher wieder da reinzugehen. Und eben Leute verhaftet und draufgeschlagen wie Sau, ja. Also 150 Zwangsräumungen jeden Tag in Spanien. Und dann aber zum Beispiel der Erzbischof Rauco Varela in Madrid, also so ein alter Klerikalfaschist, der ist jetzt zwar seit einiger Zeit auf Rente, ist also auch schon älter und der Arme, der musste jetzt auch nochmal umziehen. Also ob er eine Abfindung bekommen hat, nachdem er ausgeschieden ist aus dem Dienst am Herrn, ob er da eine Abfindung bekommen hat, wie andere wichtige Persönlichkeiten aus Wirtschaft und der Finanzwelt, ne? Das weiß man nicht. Aber er durfte jetzt nochmal umziehen. Er wohnt jetzt in einer Luxuswohnung mit 370 Quadratmetern. Und natürlich, bevor er da eingezogen ist in das neue Häuschen, musste das natürlich nochmal renoviert werden alles, und es hat dann eben die Diözese in Madrid 500.000 Euro gekostet. Also nur die Renovierung von seinem Appartement. Tagesschau. in 100 Sekunden. Kreml-Kritiker in Moskau auf offener Straße ermordet. Der Oppositionspolitiker und frühere Vize-Regierungschef Nemtsov wurde im Zentrum der Stadt aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen. Er hatte zuletzt die Ukraine-Politik von Präsident Putin kritisiert und für morgen zu einer Großdemonstration aufgerufen. Reaktionen auf Mord an Nemtsov. Der russische Präsident Putin verurteilte die Tat und leitete Ermittlungen ein. Alles deute auf einen Auftragsmord hin, sagte er. US-Präsident Obama forderte, die Aufklärungsarbeit transparent zu machen. Terrorwarnung in Bremen. Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise auf Aktivitäten potenzieller islamistischer Gefährder. Die Informationen stammten von einer Bundesbehörde, erklärte die Polizei, ohne nähere Angaben zu machen. Es seien grundsätzlich Schutzmaßnahmen im öffentlichen Raum ergriffen worden. Bundestagspräsident Lammert spricht sich gegen Burka-Verbot aus. Er sehe keinen dringenden Handlungsbedarf, sagte der CDU-Politiker der Zeitung Die Welt. Die praktische Umsetzung würde vermutlich mehr Probleme schaffen als lösen. Mehrere Unionspolitiker fordern, die Vollverschleierung von Frauen zu verbieten. Fußball-Bundesliga 23. Spieltag. Im Freitagsspiel besiegte München Köln mit 4:1. Schweinsteiger, Ribéry, Robben und Lewandowski trafen für die Bayern. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für Köln zum 1:2 gelang Uja kurz vor der Pause. Das Wetter. Heute eine Mischung aus Wolken, Nebel und Sonne. Im Südosten und Osten auch Regen oder Schnee. Werte zwischen 2 und 10 Grad. Ja, wir haben es gehört. Ein Oppositioneller wurde erschossen und Obama fordert eine Aufklärung dieses scheußlichen Verbrechens. Das finden wir gut, er soll das auch fordern, aber hat er jemals eine Aufklärung des Verbrechens in Mexiko gefordert? Da werden Tausende von Leuten jeden Monat abgeknallt. Die 43 ermordeten und verschwundenen Studenten. Hat Obama dazu jemals einen Ton gesagt? Unseres Wissens nicht. Aber das sind unsere Schweinehunde, die haben wir unter Kontrolle, die arbeiten uns zu, also lassen wir sie in Ruhe morden und vergewaltigen und ihre ganzen Verbrechen begehen. Das macht nichts. Das hat nichts mit dem System zu tun, das ist die menschliche Natur. Es geht um den Austritt, den möglichen Grexit, den Austritt Griechenlands. Der kann immer noch kommen, da sind sich alle Experten einig. Im Spiegel gibt es dazu einen langen Bericht, eine lange Analyse. Das Austrittsszenario Griechenlands ist angeblich kein Thema bei den Gesprächen zwischen Athen und Brüssel. In Wahrheit rechnen inzwischen alle mit der Möglichkeit, dass es am Ende doch zum Grexit kommt. Entweder aus Versehen oder in der Einsicht, dass ein Ende mit Schrecken möglicherweise doch besser sein könnte als ein Schrecken ohne Ende. Sollte Griechenland aus dem Euro stolpern, müsste die Regierung über Nacht neues Geld in Umlauf bringen, das gegenüber dem Euro sofort an Wert verlieren würde. Ein Chaos wäre die Folge, zunächst jedenfalls. Banken gerieten ins Wanken, die Zinssätze würden nach oben schnellen, Firmen gingen pleite. Das ist der erste Teil. Die Zahl der Insolvenzen würde 2015 um 50% steigen und im Jahr danach noch einmal um 30%. Das sagt Ludovic Subran voraus. Der ist Chefökonom, Achtung, des Kreditversicherers Euler Hermes. Sogar der größte Stromversorger des Landes, der Staatskonzern PPC, würde wahrscheinlich zahlungsunfähig. Das erwartet die Ratingagentur Standards & Poor's. Die müssen es ja wissen, die drehen ja mit an der Verelendungsschraube. Um zu verhindern, dass die Bürger ihre Konten plündern, die nehmen sich einfach das Geld, was ihnen gehört, müsste der Zahlungsverkehr vorübergehend eingeschränkt werden. Überweisungen ins Ausland würden verboten, Abhebung von Bankautomaten begrenzt, Lieferverträge storniert. Medikamente und ausländische Lebensmittel wären womöglich nur noch auf dem Schwarzmarkt gegen harte Währung zu bekommen. Als Folge der Abwertung würde sich die griechische Staatsverschuldung von derzeit 175% auf 230% erhöhen, schätzen Analysten der Commerzbank. Athen könnte einen Großteil der Kredite nicht mehr bedienen, das Land wäre zumindest teilweise zahlungsunfähig. Pleite. Wie die Menschen in solchen Fällen reagieren, lässt sich kaum vorhersagen. Als Argentinien 2002 die Staatspleite erklärte, kam es zu Straßenschlachten und Plünderungen. Das Beispiel Argentinien zeigt auch, wie lange es dauern kann, bis sich die Wirtschaft von einer solchen Krise wieder erholt. Zigtausende oft gut ausgebildete Argentinier haben ihr Land verlassen. Viele Griechen würden es ihnen gleich tun. Auch das Vertrauen internationaler Anleger wäre erschüttert. Der griechische Staat hätte vermutlich jahrelang Probleme, an Geld zu kommen. Dieses Panorama schildert der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Zum Thema Grexit. Ist der Grexit möglich? Unterschrieben von Herrn Nikolaus Blome, Martin Hesse, Alexander Neubacher und Christian Reiermann. Das sind die Autoren dieses lang angelegten Spiegelartikels zum Thema Grexit. Ja, Werner, wie sieht's aus? Griechenland. Ja, also seit letzter Woche ist ja diese sogenannte Übergangsregelung in Kraft, die nicht 6 Monate wie Syriza haben wollte, sondern nur 4 Monate dauern wird. Und Grexit ist theoretisch natürlich möglich, weil im Grunde haben sie gar nichts ausgehandelt. Beide Seiten haben nur ungefähr versucht, das Gesicht zu wahren. Aber jetzt kann mindestens mal wieder das Geld dazu benutzt werden, was jetzt freigegeben wurde von der EU aus, um die Schulden bezahlen zu können bei den Banken. Also so eine Art Kreisverkehr findet da statt, und die Griechen selber, die Bevölkerung, die haben natürlich überhaupt nichts davon. Also im Prinzip das Gleiche, was in den letzten 5 Jahren passiert, 6 Jahren schon passiert ist, geht jetzt genauso weiter. Aber wie gesagt, eben nur 4 Monate und dann. Ja. Und jetzt ist halt so, dass die Zentralbank die griechischen Banken nur so lange finanzieren kann, wie es eben ein offizielles Hilfsprogramm gibt für Griechenland. Wenn jetzt also Europa tatsächlich es drauf ankommen lassen würde und es nicht verlängert, dann kommt es zum Kollaps, und dann würde die Drachme wieder eingeführt, was dann für die Leute in Griechenland, wo der Lebensstandard sowieso brutal runtergegangen ist in den letzten Jahren, dann nochmal um 40% alles ungefähr teurer werden würde. Ja. Und das andere, was eigentlich dafür spricht, dass Europa es nicht zulassen kann, dass das passiert, ist halt diese Ansteckungsgefahr. Einmal ganz konkret über die Banken, wo dann andere Länder, besonders Spanien, Irland, Portugal, sofort auch kontaminiert würden. Und zum anderen auch einfach politisch, ja, wenn es das erstmal passiert, dass ein Land, weil es Schwierigkeiten hat, dann fallen gelassen wird, dann ist Schluss mit der sogenannten Solidarität. Wenn das erstmal passiert, dann fangen die anderen natürlich auch an zu denken, ja, dann kann mir das auch passieren, ja. Und also deshalb wird man sehen, worauf sie sich einlassen. Und mein Gefühl sagt mir, dass der Rest Europa, also außer Griechenland, sagen wir so, dass die sich das nicht leisten können. Ja. Das ist so meine Einschätzung dazu. Werfen wir einen Blick auf die Presse im Internet vom heutigen Samstag, dem 28. Februar 2015. Die Tageszeitung Junge Welt kommt mit einem Foto von Finanzminister Schäuble. Der sitzt da, schaut mit seiner Besserwisser-Brille irgendwo hin. Mit erhobenem Zeigefinger geht es da um die Griechenlandpolitik. Bundestag stimmt für Verlängerung von Griechenlandhilfen mit großer Mehrheit, verschiedenen Begründungen und unter Berufung auf die sogenannte europäische Solidarität. Die Syriza-Regierung in Griechenland braucht eine Atempause. Warum linke Abgeordnete den Antrag der Bundesregierung unterstützen? Dazu ein Artikel im Schwerpunkt, nachzulesen in der Jungen Welt. Dann ein historisches Thema. Im Sturmlauf vor 70 Jahren erreichte die Rote Armee im Zuge einer gewaltigen Offensive die Oder bei Frankfurt und bereitete den Stoß gegen Berlin vor. Thema Inland in der Transferfalle, immer weniger staatliche Förderung des Einstiegs ins Erwerbsleben. ARD-Bericht, wer Ausbildung anfängt, wird mit Streichung von Hartz IV bestraft. Kapital und Arbeit, EU vermutet Aufschwung. Europäische Kommission legt Bericht zur wirtschaftlichen Lage vor. Neben zahlreichen Beschönigungen erhält der auch zaghaft angedeutete Warnungen. Nachzulesen in der Jungen Welt vom heutigen Samstag. Gehen wir rüber zur Taz, danach zum Spiegel noch. Analyse der Energiewende, neue Trassen braucht das Land. Zu Hochspannungsleitungen kursieren einfache Wahrheiten, trotz vieler Variablen, bis hin zum Gas. Mehr politische Vorgaben sind vonnöten. Dann gibt es in Deutschland im Moment eine Debatte um Sterbehilfe. Die Beihilfe zur Selbsttötung ist derzeit straffrei. Bei aktiver Hilfe müssen Ärzte bisher mit Sanktionen rechnen. Das könnte sich dieses Jahr ändern. Ein Gesetz ist in der Mache. Thema Mord in Moskau. Attentat auf Putin-Kritiker Nemtsov. Oppositionspolitiker Boris Nemtsov wurde nahe des Kremls hinterrücks erschossen. Er galt als scharfer Kritiker Putins. Die Opposition ist schockiert. Merkel bestürzt. Das erinnert ein bisschen an Argentinien, an den Tod des Richters Niesmann in Argentinien. Auch da ist die Opposition direkt bestürzt. Merkel, Obama, alle schreien auf. Das kann doch nur die Kirchner gewesen sein. Und auch hier, das kann doch nur der Putin gemacht haben. Wer denn sonst? NSU-Aufklärung in Hessen, erschreckend langsam und lückenhaft. Neue Protokolle lassen vermuten, dass er nicht alles tat, um den Mord an Halif Yozgat aufzuklären. 6 Fragen an Volker Bouffier. Cornelia Funke ist auf Lesetour. Die Autorin ist ein Phänomen. Jetzt liest sie aus ihrem Buch Goldenes Garn vor. Leider zeichnet sich das Buch durch enttäuschende Homogenität aus. Das sagt die Taz. Das sagt Herr Benno Schirmeister in seiner Buchkritik der Taz. 200 Euro Ghetto-Rente, Nachzahlung für NS-Zwangsarbeiter. Menschen, die unter den Nazis zur Arbeit in einem Ghetto gezwungen waren, bekommen nun mehr Rente. 500 Anträge wurden bereits gestellt. Gehen wir rüber zum Spiegel. Schauen wir einmal im Spiegel, was die heute kochen für die Leser im Internet. Mord in Moskau, natürlich auch hier der große Aufhänger. Attentäter erschießt Putin-Kritiker Nemtsov. Man sieht da einen sehr freundlich blickenden Mann, so Mitte 30. Er wurde von 4 Schüssen in den Rücken getroffen, ganz in der Nähe des Kreml. Boris Nemtsov war ein gnadenloser Kritiker des Systems von Wladimir Putin. Wer wirklich hinter seinem Tod steckt, kommt wohl nie ans Licht. Wenn die das schon sagen, kommt wohl nie ans Licht. Gut, wir können nur vermuten, wir können uns nur fragen, wem nützt so ein Mord? Wer kann davon Gebrauch machen? Und was sollen wir davon halten? Mehr können wir auch nicht dazu sagen. Reaktionen. Ich bin überrascht, dass er nicht schon früher getötet wurde. Der Tod des Putin-Kritikers Boris Nemtsov hat international für Bestürzung gesorgt. Nicht nur Kanzlerin Merkel fordert nun, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Selbst Putin bezeichnet den Mord als politische Provokation. Gabriel führt Liste über Blockaden durch Union. Ärger gibt's schon in der Großen Koalition. Das Klima in der Großen Koalition wird schlechter. Vizekanzler Gabriel lässt nach Informationen des Spiegel inzwischen Gesetzesvorhaben protokollieren, bei denen sich SPD-geführte Ministerien von der Union blockiert sehen. Dann gibt es einen US-Präsidentschaftsbewerber. Der Spiegel bringt hier ein Foto. Der Typ sieht aus wie Mussolini in den 30er Jahren. Hat so ungefähr einen Mussolini-Kopf, eine Wamme als Kinn, so eine Art Doppelkinn. Die Hände gespreizt, beschwörend blickt er von oben herab irgendwo hin. Was tun gegen den islamischen Terrorismus? Wie gewinnen gegen Hillary Clinton? Konservative Republikaner haben jetzt ihre potenziellen Präsidentschaftskandidaten getestet mit überraschenden Ergebnissen. Da gibt es einen Bericht aus Maryland von Sebastian Fischer und Sandra Sperber. Dazu gibt es ein Video. Jeb Bush. Die Republikanerbasis gibt schon mal den Ton an für die US-Wahl 2016. Gemeint ist er, Jeb Bush, möglicher Präsidentschaftskandidat. Als er bei CPAC, dem jährlichen Treffen der Konservativen vor den Toren Washingtons, die Bühne betritt, verlassen sie den Raum. Tea Party-Anhänger, die Bush für zu moderat halten. Und dann wäre da noch das Dynastie-Problem. Vater George war der 41. US-Präsident, Bruder George W. Nummer 43. Für manche ist das genug Bush im Weißen Haus. It can't be about the past. It can't be about my mom and dad or my brother, who I love. I love them all. It has to be about the ideas that I believe in to move our country forward. Er ist beim Republikaner-Theater der Gegenspieler von Bush. Ted Cruz, Senator aus Texas. Im Kongress gilt er als Querulant. An der Parteibasis ist er ein Held mit seinen radikalen Ansichten. Er präsentiert sich als Anti-Bush und einzig wahrer Konservativer. If you're really a conservative, you will have been in the trenches, you will bear the scars, you will have been fighting the fights. And I'll tell you what the men and women of CPAC understand. It's that the biggest divide we have in this country, it's not between Republicans and Democrats. The biggest divide we have in this country is between career politicians in Washington and the American people. Dieser Hass aufs Establishment könnte es Bush erschweren, republikanischer Präsidentschaftskandidat zu werden. Zudem kommen schrille Parolen bei der Basis oft besser an als Bushs vergleichsweise vernünftige Positionen. Beim Thema illegale Einwanderer kommt er in Erklärungsnot. Ich weiß, mir stimmen nicht alle zu hier im Saal. Wir können nicht 11 Millionen illegale Einwanderer ausgrenzen. Wir sollten ihnen eine Aufenthaltserlaubnis geben. Damit dürften sie arbeiten. Dann brechen sie keine Gesetze, sie lernen Englisch und tragen etwas zu unserer Gesellschaft bei, so Bush. Den Fragensteller Reaktion. Vom konservativen Sender Fox News hat er damit erstmal ruhig gestellt. Doch den Vorwurf, zu moderat zu sein, wird er sich noch öfter anhören müssen, falls er zu den Vorwahlen antritt. Auch wenn das hier schon stark nach Wahlkampf klingt, offiziell hat sich bislang noch kein Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur beworben. Ja, die testen noch, was am besten ankommt beim Wählervolk, um dann diese Strategie einzuschlagen. Wie sieht's aus? Ja, also Multimillionäre oder Milliardäre sogar, die in die Politik gehen und Hass predigen. Also anders geht's nicht, sonst wirst du nichts in den USA, wenn du nicht von zu Hause Millionen und Millionen und mit dir bringst. Na gut, aber jedenfalls zu dem Thema hier wurde ja angesprochen im Video, diese immer mehr anwachsende Immigrantenphobie, Xenophobie, genauso wie hier in Europa. Das wäre ja schon ein Grund, den mit der energischen Kinnlade zu wählen. Ne? Der löst doch dann die Probleme so. Ja, dieser Mussolini-Typ. Mussolini, genau. Ne? Und, also, außerdem würde ich es auch gut finden, wenn der Bush das nicht werden würde, weil das wäre ja auch wieder nur ein Ausdruck, dass es in den USA doch brutal demokratisch zugeht. Ich meine, die Kennedys hatten ja auch nur zwei reingebracht als Präsidenten. Dann zwei reichen. Drei Büsche da, das wäre wirklich zu viel. Ja, und Jeb Bush ist ja auch verwickelt in zwei große Skandale. In den Sparkassenskandal, was hier so die Präferentes waren, Das war Jeb Bush in den 80ern, im Mittelwesten irgendwo. Und dann auch beim Wahlbetrug in Florida. War das nicht auch Jeb Bush, der da die Wahlen gefälscht hat? Also so einen Fälscher, so einen Kriminellen, dann noch als Präsidentschaftskandidat aufzustellen, das ist natürlich ein Hammer. Aber die Leute vergessen, ich glaube, da denkt niemand dran. Oder die sagen, das ist doch Gerede, das stimmt doch gar nicht, der ist ein guter Typ. Der ist für Amerika. Das ist das Problem. Wenn man die Leute erst verdummt, dann kann man ihnen auch jede Lüge und jede Dummheit verkaufen. Gut, beenden wir hiermit den Katastrophenblock im heutigen Niemandsland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sag's nochmal, hallo Welt. Jetzt ein Applaus nochmal für Patrice. Lebensmüde. Es reicht gerade mal für Essen und die Wohnungsmiete. Dann das Bankkonto blank schon zum Monatsmitte. Will nicht um am Hosenbeppen, will, dass die da oben wissen. Dass wir da unten für so ein bisschen mal hoch müssen. Als ob irgend mehr vernünftig davon leben könnte. Aus 2 Jahren, der mit 50 und er geht in Rente. Wie soll er seinen Enkeln an die Welt erklären? Hier ist alles so verquer, er versteht ja selbst nicht mehr. Viele hätten nichts für wenige Geld vermehren. Und wie wir so pleite wären, wo Kinder die mir Jahren her. Er sagt Verzeihung, das ist seine Meinung. Es fehlt nicht an Reichtum, mir geht's um Verteilung. Schön, sie ist gebildet, weiß sie vom Leben will, nur das Leben will nicht. Sie hat einen Bachelor und Master und eine Menge vor, nur ist sie mal länger bohrt, merkt sie ihr Gemänner vor. Sie boxt sich hoch in ihrem Office, lernt, dass man im Job nicht besteht, wenn man nicht schroff ist. Sie macht es für da, wo die Macht ist, will schnell hoch hinaus, fährt die Ellbogen raus. Sie steigt immer weiter hoch, die Karriereleiter, immer mehr Arbeit, mehr Menschen antreibt. Der lange Gang durch die Institution ist wie von Land und keine weibliche Intuition. Und wenn man wieder zur Bewerbung eine Frau versteht, als die Familie und Karriere, komm ich das Geld. Come on. Dankbarkeit der Plastikpflanzen. Vielleicht fast jetzt ist alles vorbei. Nach noch ein paar dummen Worten, nach noch ein paar schlechten Witzen, geh nochmal in den Supermarkt, bestell noch einen riesigen Fernseher. Du vergaßt, Danke zu sagen, weil das nicht auf deinen Handykalender war. Alle Verabredungen deines Lebens haben die Schatten der Einsamkeit jetzt, fast am Ende. Die Plastikpflanze in dem Eingang guckt dich an. Sag auch nichts. Alles kann bald weg sein. Winter im Niemandsland. Das Böse kann nicht banal und radikal zugleich sein. Das Böse ist immer nur extrem. Niemals radikal. Tief und radikal ist immer nur das Gute. Hallo Welt, ich wünsche dir einen schönen Morgen. Hallo Deutschland, vom Süden bis in den Norden. Hallo du, wo immer du auch bist. Schönen guten Abend, MTV am Platz, Kahidi Radio Show, Max Harris am Platz, alle Händigen hochkommen. Woo! Der Moment, wenn du aufwachst, bevor du die Augen aufmachst, wenn du einen Fuß schon im Tag, ein noch im Traum hast. Der Ausmaß, was der neue Morgen bringt, wo geht's hin? Kind der Sonne oder Sorgenkind? Hallo Welt, dieser Weg ist nicht vorbestimmt. Und auch wenn das jetzt nicht katholisch klingt, glaub ich nicht weniger an das ewige Leben. Eher im Sinn, in dem wir Kindern unsere Gene mitgeben. Oder hier in dieser Welt schon nach dem ewigen Streben. Deshalb mach ich Musik, auf das ich sehe und bewege. Hallo Welt! Und ich begrüße den neuen Tag. Da wo gestern noch heute Morgen war, also mit heute neue Morgen kam. Ich will nicht länger harren, will mein neues Leben atmen. Wenn ich was gelernt hab, dann das Wer wartet, wartet. Hallo Welt. Und jetzt ist meine Zeit gekommen, sowas wie das zweite Kommen. Bin so weit gekommen, das Erbe von der Frau auf meinen Schultern. Alles kommt zurück, heißt es, man muss nur Geduld haben. Und es fühlt sich an wie mein letzter Schultag. 15 Jahre hinter mir und jetzt folge ich dem Ruf. Hallo Welt. Hallo Welt, hör zu. Ich lass mich treiben, lass mein Unbewusstes das hier schreiben. Versuch zu träumen, dabei wach zu bleiben. Setz einen Schritt ins Nichts, hier ist alles Neuland. Hallo Welt, hallo Deutschland. Letzte Viertelstunde im Niemandsland von heute. Sie haben soeben ein Gedicht von Yolanda Garcia gehört. Von wann ist das Gedicht, Yolanda? Wann hast du das geschrieben? Vorgestern. Ja, und was hat dich dazu inspiriert? Weiß nicht. Um ehrlich zu sein, weiß nicht. Zu der Frage, was dich inspiriert hat, also ich bin ja kein Poet, mir darfst du die Frage gar nicht stellen. Ne? Machst du das vielleicht so, du setzt dich hin, machst die Augen zu und hörst in dich selber hinein und dann kommt irgendwas raus? Ist das vielleicht so? Nein, ich denke an Wörter und vielleicht plötzlich bekomme ich ein Bild und dann beschreibe ich dieses Bild. Aber ich brauche keine Musik, ich brauche nicht besonders. Ich sitze gut. Und schreibe. Okay. Papier und ich. Vielleicht versuche ich das auch mal. Ja, wie ich das gerne mache, tue ich ja immer Gratis-Kino ankündigen. Und da gibt es jetzt wieder zwei Filme. Jeden Sonntag um 19 Uhr in der Bank Expropiat, in der enteigneten Bank, in der Travesera 181. Die fangen jetzt im Monat März einen neuen Zyklus an. Und da geht es also nicht unbedingt um Frauenthemen oder der Zyklus steht unter dem Motto Frauen hinter der Kamera. Also alles sind Direktorinnen und keine Direktoren. Und da gibt es morgen Abend den Film, ich weiß gar nicht mehr, wie der genau heißt, von der Itziar Bolen, Tedoimis Ojos, heißt der so? Ja, ne? Ja. Glaube ich, ja. Tedoimis Ojos. Also der läuft da morgen mit Abend. Mit der Laia Marul und dem Juiz Tosar als genau. Misshandler, als Candela, Frauenquäler. Bena, ja, ja. Okay, also morgen Abend 19 Uhr dort in El Bank Expropiat und bei Goethe-Institut läuft jetzt weiter dieser sogenannte Mittwochskino, heißt das wohl. Und da gibt's am nächsten Mittwoch, ich glaube um 20 Uhr ist das, im neuen Goethe-Institut in der Roger de Flore, einen deutschen Film, aber mit spanischen Untertiteln. Absolute Giganten heißt der. Ich habe den nicht gesehen, aber da geht's offenbar um drei junge Leute, glaube ich, in Hamburg. Und einer von denen will am nächsten Tag auf dem Schiff anheuern und zur See fahren und die letzte Nacht vor davor wird da geschildert, was die drei dort machen. Den Film, den ich kurz präsentieren möchte, ist ein Film, der heißt Wir sind jung, wir sind stark. Es ist ein Film, der sich mit den Pogromen von Rostock-Lichterhagen beschäftigt. Das ist jetzt genau 23 Jahre her. Und dazu gibt es eine Filmkritik in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus. Doch hören wir erstmal kurz in den Trailer rein, um uns ein Bild zu machen. Es ist der Polizei in der vergangenen Nacht gelungen, das Asylbewerberheim in Rostock-Lichterhagen. In Rostock gibt es scharfe Kritik an den Sicherheitsbehörden. Verantwortliche Politiker hätten nicht rechtzeitig reagiert. Rostock ist nicht ausländerfeindlich. Helm auf den Kopf brüllt mich an und ich denke, na gut, mal sehen, was so ein Helm aushält. Diese Eskalation ist gewollt. Und in unserem kleinen Rostock haben sie die Falle gestellt. Das ist Taktik. Wo bleibst du heute Abend? Na, zu Hause. Im Sonnenblumenhaus. Was hätten Sie eigentlich so vor dem ganzen Mist in Lichtenhagen? Ist doch eine Schande. Kann man das Gesindel nicht einfach wegschaffen? Bist du eigentlich links oder rechts? Was hast denn du jetzt für ein Problem, ne? Kann man nicht einfach normal sein? Ja, was soll ich denn jetzt der Presse sagen? Was ist mit den Vietnamesen? Obwohl es bis in die Nachmittagsstunden ruhig aussah, erwartet die Polizei wieder gewalttätige Auseinandersetzungen. Guck mal, da haben sie noch welche. Willst du mich nicht mal küssen jetzt? Eins verspreche ich euch. Morgen um dieselbe Zeit ist Rostock ausländerfrei. Mein Vater hat gegen die Demokraten gekämpft, weil er Faschist war. Und ich habe gegen meinen Vater gekämpft, weil ich Kommunist bin. Dann hast du gegen mich gekämpft, weil du Demokrat sein willst. Und jetzt frage ich mich, was Stefan gerade tut. Was denn heute Nacht, oder was soll ich hier? Das waren ein paar Eindrücke vom Trailer sehr eindrucksvoll inszeniert. Die Musikzeitschrift Musik und Rhythmus schreibt hierzu: vom ästhetischen Gesichtspunkt aus betrachtet ist Bohan Kubanis Film Wir sind jung, wir sind stark faszinierend inszeniert. Die Handlung, die das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen von nunmehr rund 23 Jahren rekapitulieren soll, macht den informierten Zuschauer allerdings stutzig. Der Film zeigt Leben und Konflikte der Bewohner des Sonnenblumenhauses, in dem sich eine Aufnahmestelle für Asylbewerber und ein Wohnheim für ehemalige Vertragsarbeiter befanden. Auch schildert er das Tun und Treiben einer Jugendklique, die zwischen Bier, Rechtsrock, fernen Eltern, Ärger mit Mädchen hin und her taumelt. Nach einem Bad im Freien wird sie Wohnheim und Aufnahmestelle unter dem Applaus von Anwohnern in Brand stecken. Vor allem die auf zwei Protagonisten angewandte küchenpsychologische Gleichung, nach der Liebeskummer zu Aggressionen führt, banalisiert die vielschichtigen Gründe der rechten Gewalt. Das Angebot, mit diesen Figuren, ob der Tristesse ihres Lebens mitzufühlen, alles in einer Tragödie ausklingen zu lassen, ist antiaufklärerisch, urteilt die Zeitung. Das Soziale wird verkitscht und die Klassenfrage wird genauso wie die Eigenlogik des Rassismus ausgeklammert. Stark am Film ist die Kritik an der Rolle der Medien und der Feigheit einzelner Lokalpolitiker. Wer sich mit harten Fakten über die abscheulichen Tage im August 1992 konfrontieren will, sollte den Dokumentarfilm The Truth Lies in Rostock ansehen. Zu der Zeit, wo diese Ausschreitungen und diese Attacken waren, Anfang der 90er Jahre, da habe ich ja schon hier gewohnt in Barcelona und habe das nur so aus der Ferne mitgekriegt, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern an ein Bild, an eine Fotografie, war auch hier in der spanischen Presse, wo da vor dem brennenden Heim dann die Nachbarn da auf der Straße standen und sich die Sache angeguckt haben. Ne? Also die selber wahrscheinlich keiner von denen weder einen Stein noch einen Molly geschmissen hat, aber die standen da auf dem Bürgersteig, haben sich das Spektakel angeguckt. Und ich erinnere mich an einen davon, der war vielleicht so 40 Jahre alt, schon so ein bisschen schütteres Haar und hatte so eine Trainingshose an oder so eine Jogginghose. Also wahrscheinlich hatte so ein bisschen den Eindruck gemacht wie so ein Alki-Typ, ja, der vielleicht gerade aus der Eckkneipe raus gewankt ist, wo das Spektakel anfing. Und dann die klammheimliche Freude, die er verspürt hat, die Emotion, wo er das brennende Heim gesehen hat, haben dazu geführt, dass er sich dann vor Aufregung in die Hose gepinkelt hat. Und da konnte man dann sehen, wie sich ein großer dunkler Fleck auf seiner Trainingshose immer weiter ausgebreitet hat. Also so, für mich war das so ein Paradebeispiel für diese ausländerfeindlichen Dumpfbacken. Gut, ich verabschiede mich. Tschüss Werner, tschüss Yolanda. Tschüss, bis nächste Woche. Da sollten wir ja vielleicht dann mal irgendwann nochmal die Yolanda oder noch eine andere Frau auch noch einladen, weil da ist ja am nächsten 8. März am Sonntag dann der Internationale Frauentag, nicht wahr? Das wäre ja ein bisschen blöd, wenn da nur die Männer darüber sprechen. Nächste Woche ist also der Internationale Frauentag. Das wird der Sonntag sein. Der Samstag wird ein 7. sein. Das wird ein Tag vor dem Frauentag sein. In 11 Tagen hat Nina Hagen Geburtstag. Sie wird 60 Jahre alt. Dazu werden wir nächste Woche was bringen. Und zum Abschluss noch eine Quizfrage für Werner. Geh noch nicht weg. Nenn mir den Namen dieses Mannes. Er hat gesagt, wenn man auf meinen Grabstein eines Tages nur Hamburg 74 schreibt, weiß jeder, wer da drunter liegt. Fußballfrage. Hamburg 74. Wer liegt da drunter? Also kannst du nochmal zitieren, was steht da genau drauf? Wenn man auf meinen Grabstein eines Tages nur Hamburg 74 schreibt, weiß jeder, wer da drunter liegt. Also ich kann es nicht gewesen sein, weil ich würde erstens keinen Grabstein haben. Also für mich sollte, wenn ich tot bin, mich in die, auf den Müll schmeißen. Brauchst du noch einen Tipp? Fußball-WM 74 in Deutschland. Klassifikationsspiel, Gruppenspiel. Ach, da haben, glaube ich, die zwei deutschen Mannschaften gegeneinander Richtig. Gespielt. Richtig, ja. Jürgen Sparwasser, das 1-0 der DDR gegen die BRD, die nachher dann Weltmeister wurde. Das Dreamteam mit Günter Netzer, Beckenbauer, Wolfgang Overath, eine klasse Mannschaft. Gut, tschüss. ¿Tú sabes que Angela Merkel y Nicolás Maduro se van a casar? ¡Ay, sí que chévere, pana! ¡Ay, pues me enteré en el Nimasland! Sí, 91.4 de Contrabanda FM. ¿Tú lo conoces?